Als aber mit der Erfindung der Buchdruckerkunst und des Hadernpapiers die Möglichkeit, Wertmessereinheiten in leicht transportablem und wenig gewichtigem Zustande herzustellen, geboren ward, da entstand das furchtbare Missverständnis, dass das Judentum so meisterhaft auszunutzen alsbald beflissen war. Denn da das allem Gelde, sobald eben irgendetwas einem Staate als solchem gelten mochte, anhaftende Wesen, Wertmesser und Wertträger zugleich zu sein, der Menschheit infolge mangelnder Notwendigkeit des Bedenkens niemals aufgegangen war, so konnte nun der ungeheuerliche Irrtum sich einbürgern, das metallische Geld sei das eigentliche, wertbeständige, indes das Papier als sein leichter, handlicher Stellvertreter im Umlauf komme, für welchen Stellvertreter das anderswo vorhandene Metallgeld den eigentlichen sicherstellenden Wert abzugeben habe. Damithin das eine Gleichnis, die Abmachungssache, nicht verschwand, sondern nur in den Hintergrund gerückt zu sein schien, dünkte den Menschen dies neue Gleichnis, die Abmachungssache, als ein solches für das Alte zu sein, worauf alsbald das Alte für das eigentliche Wesentliche gehalten wurde. Durch dies an die Stelle treten des Papiers für Metallmünze gelang es denen, die ihren herrlichen Vorteil aus dieser Verwirrung der Begriffe zogen, der ganzen Welt einzureden, Papiergeld habe nur Wert und Kaufkraft im Hinblick auf das metallische, anderweitige Geldbestände, deren ursprünglicher Wert ja genau so Abmachungssache und hoheitsrechtliche Befugnis des jeweiligen Staates gewesen war. Da nun aber die Ausprägung von Münzen begrenzt war durch die Menge des vorhandenen und verfügbaren Metalles, die Papierbedruckung aber ins Unbegrenzte möglich war, entstand der verhängnisvolle neuerliche Trugschluss, hierin liege des Papiergeldes bedenkliche Wertlosigkeit, welche aber doch nur in der leichtfertigen und sinnlosen Häufung und Massenemission von Wertmessereinheiten liegt und liegen muss, unabhängig vom Material des Geldes. Denn nur eines hätte es zu wissen, zu verstehen, zu beherzigen Not gehabt, dass nur so viel Wertmessereinheiten von jedem Staate und in jeder Lage emittiert werden dürfen, als im Verhältnis zu den vorhandenen Waren oder aber neu zu schaffenden wertbeständigen Staatsgütern erforderlich sind. Dass aber Geld im Verhältnis zu den wachsenden Warenmengen, weil Arbeitsergebnissen wachsen dürfe, ohne dadurch das Wirtschaftsleben zu gefährden, wenn diese neuen Waren etwa vom Staate selber erzeugt würden, das nicht verstanden zu haben, ist mit einer der vielen Gründe für die Überlistung des Ariertums durch die Juden gewesen. Vergessen wir doch eines nie: Das Geld, das der Staat in Umlauf setzt, wird ja nicht sinnlos in das Wirtschaftsgetriebe hineingeschüttet, sondern gelangt ohnehin nur hinein dadurch, dass der Staat etwas, was ihm seine Bürger leisten, bezahlt. Und da kommt es nun freilich darauf an, ob diese Leistungen in der Warenerzeugung oder aber in geistiger Arbeit, wie beim Beamten, bestehen. In diesem letzteren Falle werden freilich keine neuen Tauschobjekte geschaffen, so dass für diese Kosten das im Besitze des Staates befindliche Geld ausreichen muss, dieweil eben hier kein neues Tauschmittel geschaffen werden darf, welches ja nur dann das Gesamtverhältnis zwischen Waren und Geld nicht stört, wenn Waren und Zahlungsmittel einander die Waage halten. Dass dieses richtige Verhältnis bei der unrichtigen Geldgebarung niemals da war, demnach eine Regelung niemals von dem Status quo ausgehen dürfe, der ja seit Jahrhunderten Willkür und Sinnlosigkeit auf die Spitze trieb, ist einleuchtend genug, um eine Reform nicht auf den heutigen Zustand aufbauen zu wollen. Ein besseres Gleichnis aber für das Wesen des Geldes, als es die Weisen von Zion geben, brauchen wir wahrhaftig nicht zu suchen. Haben diese neunmal Schlauen doch seit Jahrhunderten über das eigentliche, dem Arier ängstlich ferngehaltene und verschleierte Wesen des Geldes genugsam nachgedacht, um dort, wo sie aus der Judenschule schwatzen, gültige Weisheit zu bringen? Sie aber vergleichen das Geld mit dem Öle, das zwischen den Teilen einer in Gang befindlichen Maschine zirkulieren muss und das nunmehr mit der Anzahl der arbeitenden Maschinen im gleichen Verhältnisse vorhanden sein muss, weder durch zu viel noch zu wenig Vorhandensein den regelmäßigen Lauf der Maschinen gefährdend. Ist zu viel Öl da, So schwimmt alles in allzu reibungsloser Gleitung. Ist zu wenig da, so muss das Werk unweigerlich zerstört werden und stille stehen. Was aber das Geld entscheidend vom Öl unterscheidet, und hier hat das Gleichnis ein sehr beachtenswertes Ende, das ist einerseits des Öles Selbstverbrauch und sich verlieren, andererseits aber des Geldes Verschwinden aus dem Umlaufe, zwar nicht durch Selbstschwund, wohl aber dadurch, dass die Menschen es beiseite legen, das heißt sparen können und es so willkürlich und beinahe unkontrollierbar seiner Mission des ständigen Umlaufes entziehen können. In diesem ungeheuer wichtigen und viel zu wenig bisher beachteten Ausschalten beliebig großer Geldmengen aus dem Umlauf, sowohl durch den Sparer als etwa durch bewusste Zerstörer des ihnen noch immer zu geregelten Wirtschaftslebens, haben wir abermals eine der wichtigsten geheimen jüdischen Zerstörungswaffen zu erblicken, die umso gefährlicher war und ist, als sie ungesehen und unkontrolliert funktioniert und von einer geheimen Organisation gehandhabt, im Verlaufe weniger Tage und Wochen dem gesamten Geldbestande, etwa an Metallgeld, ein Ende bereiten kann. Hier wäre der Vergleich mit dem zum Leben notwendigen Blutkreislaufe ein sehr aufschlussreicher. Gelingt es, an verschiedenen Körperstellen gleichzeitig Blut ununterbrochen abzuzapfen und geschwulstartig zu stauen, dann wird solcher Organismus unweigerlich an Erschöpfung und versagendem Herzschlag zugrunde gehen und absterben.